Elftens. Warum kämpfen die Bolschewisten mit der größten Erbitterung? Die Irrlehre des Bolschewismus ist ihnen so eingehämmert worden, dass sie mit unbeirrbarem Fanatismus an die Richtigkeit der Idee glauben. Man lügt den Bolschewisten vor, dass Sowjetrussland ein bolschewistisches Paradies, Deutschland aber eine Nazi-Hölle wäre. Ein willigeres Werkzeug als den russischen Menschen konnte der Jude kaum finden. Seine europäisch-asiatische Art konnte ihm kaum besser dienen. Die Bereitwilligkeit zu einem leid- und entsagungsvollen, anspruchslosen Leben und seine Gutgläubigkeit, andererseits aber seine asiatische Fähigkeit zu grausamster Brutalität, mussten dem Juden für seine finsteren Pläne wie gerufen kommen. Die weltbeglückende Lehre des Marxismus konnte nirgends schneller Boden fassen als in der russischen Seele, die nach Erlösung drängte. Und kaum konnte es einen fanatisierungsfähigeren Menschen auf dieser Erde geben, der mit primitiver Borniertheit und bedenkenloser Brutalität dem ihm vorgegaukelten Ziel nachjagt. Seit Jahren ist man zu einer groß angelegten politischen und weltanschaulichen Schulung übergegangen. Mit größtem Aufwand an Mitteln und Personal werden die bolschewistischen Soldaten politisch geschult und weltanschaulich erzogen. Dies gehört zu den dienstlichen Aufgaben eines jeden militärischen Führers. Gerade jetzt im Krieg wird die Schulung besonders intensiv durchgeführt. Bis zu 8 Unterrichtsstunden in der Woche werden in den Einheiten für diese wichtige Arbeit aufgewendet. Leninismus, Marxismus und das Ideengut Stalins, dazu russische Geschichte, werden eifrig studiert. Jede Einheit hat ihre besonderen Arbeitsgruppen und die dafür notwendigen Büchereien. Die Regimenter haben ein geschickt aufgebautes Schulungssystem, das unter Anleitung der Kommissare intensiv gehandhabt wird. Man geht bei der Schulung psychologisch sehr zielbewusst vor und hält damit den Soldaten mit suggestiver Kraft im Banne der Ideen. Jedes Mittel dazu wird ausgenutzt. Man sagt zum Beispiel nicht, dort steht der Feind, sondern dort steht der Faschist oder dieses faschistische MG ist niederzukämpfen. Die Unbesiegbarkeit der Roten Armee wird jedem Soldaten eingeimpft. Das Selbstbewusstsein der bolschewistischen Soldaten wird besonders gehoben, daneben wird die Disziplin bis zum Äußersten gesteigert. Mit der These vom Volk in Waffen zur Verteidigung der Heimat wird die wahre Absicht des Bolschewismus verschleiert. Im Übrigen vollzieht sich die Schulung in vaterländisch-patriotischer Dialektik im Sinne des imperialistischen Bolschewismus. Der panslawistische Expansionsdrang, das Sendungsbewusstsein des russischen Menschen für das Kolonisieren, für das Nehmen der Erde, wird geschickt ausgenutzt. Bemerkenswert ist, dass 70-80% der bolschewistischen Offiziere der Kommunistischen Partei entstammen. Der Hass gegen den Nationalsozialismus wird bis zum Äußersten geschürt, seine Lehre wird als kapitalistisches Ausbeutungssystem dargestellt. Sowjetrussland wird als das Land höchster Errungenschaften kultureller wie zivilisatorischer Art bezeichnet, das russische Volk als der Kulturträger der ganzen Welt. Die Kunst und Wissenschaft wird in ihrem Ursprung als russisch bzw. bolschewistisch bezeichnet. Deutschland und der Westen wären verrottet und verkommen. Die Völker können nur durch den Bolschewismus erlöst werden, das ist die Ausnutzung der Neigung des russischen Menschen zum Messianismus. Im Übrigen vergingen die alten Völker jetzt. Nun wäre das Volk der UdSSR an der Reihe, die Herrschaft über Europa zu übernehmen. Ein Europa gäbe es bald nicht mehr, Europa, das wäre Sowjetrussland. Die Folgen der politischen und weltanschaulichen Erziehung sind der patriotische Bolschewist, der mit Todesverachtung in größter Einsatzbereitschaft für sein Sowjetrussland und die bolschewistischen Ideen in der Gefolgschaft Stalins kämpft. In verbrecherischer Weise hat man seinen Hang zu Grausamkeiten bis zu animalischer Wildheit entfacht. Man fragt sich immer, warum der bolschewistische Soldat selbst unter ungünstigsten Verhältnissen noch weiterkämpft. Die Ursache hierfür ist die jüdisch-bolschewistische Ideenkraft und die Idee vom Sowjetparadies und der Sowjetherrschaft, die man in geschickter und zielstrebiger geistig-seelischer Beeinflussung in den Bolschewisten hineingelegt hat. Die russische Armee wäre längst zusammengebrochen, wenn sie nicht politisch und weltanschaulich so nachhaltig geschult worden wäre. Der bolschewistische Soldat ist ein besonders fanatisierter, politisch und weltanschaulich geschulter Soldat. Er kämpft für seine bolschewistische Idee und sein Sowjet-Weltparadies. Darum stellt der Bolschewist eine so gefährliche Bedrohung des gesamten Abendlandes dar, Mancher Europäer, ja mancher Angelsachse, würde im Innersten erzittern, wenn er das wahre Gesicht des Bolschewismus erkennen wollte. Der deutsche Soldat schützt in heroischem Ringen, wie schon oft in der Geschichte, die gesamte Kulturwelt vor asiatischer Unterjochung. 12. Welches Schicksal würden die Bolschewisten unseren Eltern, Geschwistern, unserer Frau und unseren Kindern bereiten? Unsere Eltern würden bestenfalls ihr nacktes Leben behalten und zu Frondiensten für die Bolschewisten gezwungen werden. Unsere Schwestern und unsere Frauen würden geschändet und entehrt und nach Sibirien und Nordrussland verschleppt werden, wenn man sie nicht einfach verhungern ließe oder sie liquidierte. Unsere Kinder kämen in eine kommunistische Gemeinschaftserziehung und würden in kurzer Zeit an Leib und Seele verdorben sein. Das Erbe unserer Ahnen, unsere Heimat, unser heiliger Boden, unsere Kultur würden von den bolschewistischen Horden, den modernen Hunnen, entweiht und vernichtet werden. Jetzt soll es sich erweisen, ob das, was in jahrtausendelangem Ringen und Schaffen von unseren Ahnen gestaltet wurde, Bestand haben soll oder nicht. Jetzt geht es darum, welche Weltanschauung siegt, der jüdisch-bolschewistische Ungeist des Materialismus oder die schöpferische Weltanschauung des germanischen Idealismus, der Nationalsozialismus.